Ihr dürft euch auf die 71. Folge vom Podcast freuen. Mit einer kurzfristigen Änderung, aber mehr dazu gleich. Es wird ordentlich gezwitschert. Ich sag's euch, ja. Und aber doch spannende Themen. Ja, René hat hier Alkohol mit an Bord gehabt, hat sich einen Cocktail gemacht zum Schlürfen und hat auch viel erzählt. Aber dabei nicht gelallt, das war das Gute. Erzähl, worauf können sich die Hörer freuen? Definitiv wieder auf einen Knallerbrief und auch ja. Auf anderen interessanten Briefkontakt. Dich gibt's zweimal. Und mich gibt's gleich zweimal auf der Welt, mindestens zweimal. Ja. Also in diesem Sinne, habt viel Spaß bei der neuen Folge, die startet nämlich jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe vom Berlin-Podcast Irgendwas ist doch immer, dem Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt, nicht nur für Berliner. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der sich mal wieder einen Movember-Schnauzer wachsen lässt. Oder René? Hi René. Hi Stefan. Ich grüße dich. Ja, ich muss für die Zuhörer erklären, René macht sich gerade hier nochmal einen Cocktail. Ja, da, wir kommen gleich dazu, ich habe es mir verdient. Okay. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten und ja, heute wird nichts aus dem Dreier. Der Marc, der hat sich entschuldigen lassen. Wir haben eine schlechte Nachricht, genau. Marc musste kurzfristig die Podcast-Aufzeichnung absagen. Es tut ihm sehr leid und er bestellt ganz liebe Grüße und ja, wir bestellen die Grüße zurück oder geben die Grüße zurück, denn Marc, wir hoffen, dass es dir schnell besser geht und du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ne? Ja, in diesem Sinne, Marc, gute Besserung. Natürlich eine Frechheit, dass du mich hier mit René alleine lässt, aber egal. Prost, Prost René, genau. Ne? Ich mach auch. Wir hoffen trotzdem, dass wir eine schöne Sendung hinkriegen und ja, natürlich ist das mal wieder eine ungewohnte Situation. Erstens so kurzfristig und zweitens, wann haben wir zuletzt zusammen aufgezeichnet, René? Ja, und drittens ist es ausgerechnet der Mann weggefallen, der immer den Senderablauf im Kopf hat. Ja, der vor allen Dingen viel dazu beitragen kann, ja. Und der immer für Zucht und Ordnung hier sorgt. Richtig. Ne? Also, das heißt, wir werden jetzt in alte Gewohnheiten zurückverfallen. Schon mal ein großes Sorry. Schon mal vorneweg. Nein, alles gut. Kurze Rückfrage, René. Mein Intro, Movember. Ich habe auf den Kalender geguckt, mir ist eingefallen, es ist Movember. Wie sieht es bei dir wieder aus? Genau, also ich sehe noch nichts. Nee, das stimmt. Also da muss man dazu sagen, das geht jetzt bei mir auch nicht so rasend schnell wie bei anderen. Okay, zeig mal deinen Rücken. Ja, da ist ein bisschen Uiuiui. Kannst du das T-Shirt wieder anziehen? ich hatte tatsächlich am 31. Oktober hatte ich mich wegen Halloween im Gesicht ein wenig anders rasiert als sonst. Das sollte Teil meiner Kostümierung sein. Habe ich gesehen. Und diese Amerikanisierung immer, ich finde das sehr furchtbar. Ja. Und auf jeden Fall fiel mir dann am Folgetag ein, Mensch, wir sind ja wir haben jetzt den November, also am 1.1. fiel mir auf, dass November ist. Und dann hatte ich überlegt, ob ich diesmal eine andere Bartvariante stehen lasse, aber das heißt ja, im November muss es ein Schnauzer sein. Ja. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich kann mich erinnern, du hast es die letzten Jahre immer mit deinen Kollegen gemacht, oder? Nee. Ich war mal der Einzige. Ach so, okay, ja. Habe ich das alle verstanden. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz in zwei, drei Sätzen sagen, warum Movember für die, die das noch nicht kennen. Genau, also der Movember ist der Monat November, in dem man sich einen Mustache stehen lässt, deswegen auch Movember, also von Mustache, von Schnauz, das kommt glaube ich, also das ist Schnauzbart. Auf Französischen? Ja, und im Englischen auch. Mhm. Und das Ganze soll, dient der Aufmerksamkeit auf das Thema Krebs bei Männern, also Prostatakrebs. Männerkrebs. Ja. Genau. Das ist ja auch, wenn du so willst, was Amerikanisches, glaube ich. Mhm. Aber was Gutes, finde ich. Und ich glaube generell, die Leute, die von euch American Football gucken, die werden feststellen, dass es im Oktober die Spieler teilweise rosane Kleidungsstücke haben. Rosane Handschuhe oder mal ein rosanes Handtuch an der Hose oder ich glaube sogar auch rosane Schuhe. Da ist genau dasselbe Thema, da geht es auch um Krebs. Ich glaube aber, da geht es um Krebs im Allgemeinen oder um Brustkrebs bei Frauen. Ich weiß es nicht genau. Ja, also dieses Thema Krebs, das hat in den Staaten irgendwie ja dazu geführt, dass es verschiedene Ausprägungen von Aufmerksamkeitsevents gibt. Genau. Und der Movember ist eben einer davon. Verstehe. Guck gerade nochmal, wir hatten eine Podcast-Folge dazu gemacht. Also, da kann man ja auch mal anschließen, wir aus Berlin, wir sind ein Berlin-Podcast, ne, das wissen wir ja, was du gerade gesagt hast, so, dass man Trikots beim Sport anpasst, das gibt es ja auch im Eishockey bei den Eisbären Berlin und die haben quasi im Oktober wieder mit ihren Rosa in den Trikots gespielt und das ist immer eine Aktion, um auf Brustkrebs sozusagen aufmerksam zu machen, also ähnlich. Geht tatsächlich um Brustkrebs, ne? Genau. Ja. Der Movember kommt übrigens aus dem australisch-neuseeländischen und den gibt es seit 2003. Ja, aber es ist halt, ich finde so ein Event immer kritisch. Also ich habe es ehrlich gesagt nur mitgemacht, weil ich spaßig fand und einfach um dieses Thema mitzutragen, aber nicht jetzt irgendwie aus tieferer Betroffenheit oder so. Ja. Ich finde, da gibt es ja dann, wenn man da ernsthaft unterstützen will, noch andere Sachen. Und ich denke halt, man ist dann wahrscheinlich auch ganz anders mit so einer Aktion verbunden, wie du schon sagst, wenn man vielleicht dann doch direkt im Freundes-, Familienkreis, Verwandtenkreis betroffen ist oder so, ne? Klar, das Krebsthema, ich glaube, da kommt so gut wie keiner dran vorbei, da wird jeder in irgendeiner Form betroffen haben, ne? Ja. Ja, aber, also muss ich ganz ehrlich sein, möchte mich jetzt hier nicht als Heiland hinstellen, deswegen kann ich ganz offen sagen, für mich ist es halt ein Spaß und ja. Die Leute freuen sich, mich mal mit Schnauzbart zu sehen. Und sind dann wahrscheinlich auch froh, wenn er wieder weg ist. Das wird mir oft so entgegengebracht, ja. Die Leute freuen sich dann immer schon auf den 1. Dezember. Ja. Och René, jetzt siehst du aber wieder schön aus, ja. Ne? Ja, so ist das. Gut. Wir haben ja natürlich heute einen leicht modifizierten Fahrplan, dadurch, dass Marc nicht da ist. Aber ein Thema hatten wir auf jeden Fall. Also ich habe vorhin mal ins Backlog geguckt, also unser Backlog mit ganz vielen Themenvorschlägen und so halt Themen, die wir immer mal wieder aufrufen wollen. Und da war eine Sache, die du vor ganz langer Zeit mal erzählt hast, und zwar ging es da um deine Identität. Da gibt es jetzt endlich ein Update und der Spieß wird jetzt quasi rumgedreht, habe ich so verstanden. Sagen wir mal so, die Geschichte, die wird jetzt noch viel größer. Viel skurriler. Es gibt ein Thema aus der Vergangenheit, was, glaube ich, noch vor dieser Payback-Geschichte liegt. Diese Geschichte wollte ich jetzt gerne mal offenlegen. Mhm. Und es gibt wieder ein neues Thema. Genau, also wie Stefan schon andeutete, es geht um Identitätsdiebstahl. Oder besser gesagt, um die umgekehrte Form. Was ist das? Mir wird eine Identität aufgedrängt, die ich gar nicht haben will. Du heißt gar nicht René. Ja, ich zweifle langsam dran. Also, vielleicht fangen wir mal einfach in der ganz tiefen Geschichte an. Ja. Um das chronologisch zu haben, vielleicht ergibt sich ja für mich auch noch eine Erkenntnis. Und wenn ihr jetzt irgendwie so eine Tafel vor euch habt und so, dann könnt ihr gern mitschreiben und vielleicht könnt ihr mir auch helfen und erkennt irgendwelche Zusammenhänge. Und zwar, es begab sich zu einer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, von wann das Schreiben ist. Ich habe eine E-Mail bekommen von der Landeshauptstadt Erfurt und zwar von einer Sachbearbeiterin, sorry, wenn mir die Zunge ein bisschen schwer ist, da sage ich auch gleich noch was zu. Von einer Sachbearbeiterin aus der Gefahrenabwehr, vom Bürgeramt, Gewerbe- und Aufsichtsangelegenheiten aus der Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung. Von der habe ich eine E-Mail bekommen. Mhm. Ich glaube, ja, die ist locker 10 Jahre alt. Ja, lass sie 10 Jahre alt sein. Ich glaube, die ist 10 Jahre alt. Okay. Und diese E-Mail las ich wie folgt. Also die ging an meine Person und Sie ging so, sehr geehrter Herr Görlitz, ja, das bin ich. Ihre Beschwerde bezüglich des überhängenden Grünbewuchses wurde nach einer Vorortkontrolle des Stadtordnungsdienstes der Stadtverwaltung Erfurt zuständigkeitshalber an das Garten- und Friedhofsamt der Stadtverwaltung Erfurt weitergeleitet. Für eventuelle Rückfragen, hier die Kontaktdaten. Na, dann sind hier die Adressdaten und die Telefonnummer vom Garten- und Friedhofsamt. Mhm. Gut, geht aber noch weiter. Ihre Beschwerde bezüglich der Parkabsperrung und des Parkens im Parkverbot habe ich zuständigkeitshalber an die Abteilung Stadtordnungsdienst und Bußgeldangelegenheiten weitergeleitet. Für eventuelle Rückfragen auch hier die Kontaktdaten. Bürgeramt Erfurt, Stadtordnungsdienst und Bußgeld für Bußgeldangelegenheiten, Straße und Telefonnummer. Ja? Genau weiter. Für die Beschwerde über den Container auf der Stolberger Straße in Höhe Nummer 63 ist das Tiefbau- und Verkehrsamt der Stadtverwaltung Erfurt zuständig. Diese haben Kenntnis. Auch hier die Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen. Tiefbau- und Verkehrsamt, blablabla, Telefonnummer. Für eventuelle Rückfahren stehe ich Ihnen gern unter der genannten Nummer zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Sachbearbeiterin für Gefahrenabwehr im Bürgeramt, Gewerbe- und Aufsichtsangelegenheiten, Landeshauptstadt Erfurt. Aber jetzt stellt sich ja die Frage, wann warst denn du in Erfurt und hast dort quasi Beschwerde eingelegt? Also, sofern ich mich erinnere, war ich noch nie in meinem Leben in Erfurt. Nein, was denn dann auch da? Nein, nichts gegen Erfurt. Es ist die Landeshauptstadt von Thüringen. Richtig. Ja, also, und sicherlich eine sehr schöne Stadt. Respekt dafür erstmal. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich habe definitiv nichts verfasst und mich definitiv nicht beschwert und dann schon gar nicht in der Form, in dreifacher Form sogar. Ich möchte mich für meinen Namensvetter an der Stelle auch entschuldigen, dass er offenbar sehr beschwerdefreudig ist. Genau, ich habe natürlich prompt dort angerufen, habe mit der Sachbearbeiterin gesprochen, habe mich halt ordnungsgemäß dort gemeldet mit meinem Namen und habe gesagt, möchte nur kurz sagen, dass ich noch nie in Erfurt war und auch keinerlei Beschwerden habe. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das ausreichte, die Beschwerde zurückzuziehen. Und wie hat sie reagiert? Kann mich nicht mehr erinnern, das ist halt schon 10 Jahre her. Also, keine Ahnung. Das ist aber schade. Gut, das war die erste Story, wo also jemand in meinem Namen sich irgendwo beschwert. Aber es kommt noch besser. Genau, ich bekomme seit... Das war jetzt kommt die Payback-Geschichte, die ihr möglicherweise schon kennt. Ich bekomme ja von Payback E-Mails. Das heißt dann mal, hallo Frau Görlitz. Dann dachte ich so, ja gut, es gibt eine Frau Görlitz, also durchaus berechtigt. Vielleicht wurde da meine Mailadresse angegeben. Kann ja sein. Hier ihr Punktestand, ne, und diese E-Mail bekomme ich jetzt schon seit einiger Zeit. Die bekomme ich seit einigen Jahren sogar. Und hatte mir immer nichts dabei gedacht. Dachte, ja, da hat meine Frau wohl mit meiner Mailadresse bei Payback eine Anmeldung gemacht. Mhm. So, und dann bekam ich plötzlich eine E-Mail mit, hallo, ich sag mal, weiß ich nicht, Brigitte, ne, also ein Frauenname. Ich möchte jetzt nicht die Dame, ist die klar, steht, exposen. Ja. Also bekam ich eine Mail, hallo Brigitte, und da dachte ich so, meine Frau heißt nicht Brigitte. Und da habe ich erst mitbekommen, dass diese Mail, die ich seit langem bekomme, gar nicht für mich gedacht ist, aber trotzdem an meine E-Mail-Adresse geht. Und daraufhin habe ich im Internet ein bisschen gestöbert und habe versucht, diese Brigitte ausfindig zu machen. Mhm. Und habe sie nicht wirklich was Brauchbares gefunden. Ich habe mit einer tatsächlich telefoniert, aber die war es nicht. Die sagte, nee, sie hat damit nichts zu tun. Dann habe ich ein paar andere René Görlitz ist angeschrieben, weil das geht an meine E-Mail-Adresse, renegörlitz@ keine Ahnung, welche domain.de. Aber klar, René Görlitz ist ja jetzt auch kein Name wie Matthias Schmidt. Ich sag mal, Thomas Müller kann man natürlich auch heißen. Ne? Also wahrscheinlich ist es so, dass die Chance sehr groß ist, dass der Name nicht nur einmal existiert. Und ich weiß ja auch, dass es ihn mehrfach gibt. Also es gibt noch einige, von denen ich auch Kenntnis habe. Ja. Also die ich jetzt auch nicht persönlich kenne oder so, aber wo ich halt auch schon mal gesehen habe, dass es die gibt und wo ich auch weiß, dass die, wo die jetzt unterwegs sind und zu verorten sind geografisch und teilweise auch, was die beruflich machen. Muss man ein Treffen machen, das René Görlitz Meeting. Wir wurden tatsächlich mal nach Görlitz eingeladen zu, 100-jähriger Geburtstag dieser Stadt. Mhm. Da hatten die uns eingeladen. Anfahrt hätten wir aber selber bezahlen müssen. Na, ich habe mal kurze Short Story zwischendurch. Ihr kennt ja alle die Domain, also podcast.juba.de geht ja auch noch. Und ich habe mal eine Mail von einem Herrn Juba bekommen, der sich gefreut hat, dass ich auch so heiße. Aber ich musste ihn dann aufklären, dass es nichts mit meinem Namen zu tun hat. Sondern ein Kofferwort ist. Genau, ein Kofferwort, sehr gut. Nee, so wie Movember. Movember ist ja auch ein Kofferwort aus Mustache und November. Genau, und Juba steht halt für Junge und Berlin. Genau. Aber das auch. Und auf jeden Fall hatte ich dann eben ein paar René Görlitzes angeschrieben über Facebook und habe die gefragt, ob die eine Brigitta Görlitz kennen, ne? Möglicherweise Schwester, Frau, Mutter, keine Ahnung. Mhm. War da auch nicht erfolgreich und habe es dann irgendwie auch nicht weiter verfolgt. Und jetzt bekam ich kürzlich ist schon ein bisschen länger her, im Juli bekam ich eine Mail von einer Versicherung, die so schrieb, haarig. Ich bekam eine Mail von René Görlitz, ne? Ich bekam eine Mail von René Görlitz, von einer Firmenadresse. Schizophren, ja. Und da stand, das war eine weitergeleitete Mail einer Versicherungsgesellschaft, die einen Autoreparaturtermin quasi zur Verfügung gestellt hat. Also muss ein Unfall passiert sein. Ja, und offensichtlich hat derjenige sich das an seine private Adresse weiterschicken wollen und hat es an mich geschickt. Ja, das kann man ja schnell mal verwechseln, ne? Also soweit ich mich erinnern kann, so wie du berichtet hast, kommt der nicht unbedingt aus Deutschland, oder? Nee, ist kein Deutscher. Genau, und da kann man natürlich schnell mal die Top-Level-Domain auch verwechseln. Das kann natürlich sein, ja. Genau, oder im Falle... Wobei das mir bei diesem Service, den ich nutze, relativ ungewöhnlich erscheint, dass der auch diese andere Domain aus dem anderen Land als Top-Level benutzt. Aber es ist nicht unmöglich und anscheinend ist es ja genau passiert, ja. Ja, und auf jeden Fall hatte ich ihn daraufhin auf seine Firmenmailadresse geantwortet mit dem Hinweis, hier, vergiss deinen Termin nicht. Ja, da hat er nicht drauf reagiert, was mich ein bisschen verwundert hat. Künstliche Intelligenz erinnert ihn per E-Mail an den Termin. Ja, er sich selber quasi. Und auf jeden Fall habe ich dann das ganze Thema auch vergessen und jetzt vor ein paar Wochen bekam ich eine Mail von einer Versicherung, die mich zu einer Umfrage aufforderte und mir sagte, ich sollte meinen Schadensfall bewerten und natürlich denke ich dann sofort, weil ich mich nicht betroffen fühlte, dass das nur Spam sein kann. Mhm. Und aus technischer Neugier guckt ihr natürlich, welche Kriterien, ne? Man erzählt ja auch oft seinen Verwandten, Bekannten und Freunden, wie sie Spam erkennen. Und dann habe ich so intuitiv eben diese Mail nach diesen Kriterien gescannt und habe seltsamerweise nichts gefunden und dachte so, oh, das ist ja richtig raffiniert, diese Spam-Mail. Ne? Täuschend echt. Ja, also wirklich täuschend echt und das hat natürlich noch mehr meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Challenge herauszufinden, wie kann man eben feststellen, dass es sich um Spam handelt. Ja, und es stellte sich dann raus, dass das kein Spam ist, sondern eine richtig echte E-Mail und da dachte ich dann natürlich, wie kann das sein, dass die meinen Namen wissen? Weil das ist dann schon ein bisschen nicht so schön, wenn eine Firma, mit der du nichts zu tun hast, deine Adresse, also zumindest deinen Vor- und deinen Nachnamen kennt. Mhm. Und dann fiel mir dieser Fall mit dem Autowerkstatttermin ein und ich suchte mein Postfach und habe dann tatsächlich sicherstellen können, dass eben die Versicherung, die mich nach einem Schadfall fragte, tatsächlich die Versicherung war, die diesen Werkstatttermin zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Daraufhin wusste ich dann auch, zu wem ich Kontakt aufnehmen muss. habe diesen meinen Namenszwilling auf seiner Berufsadresse angeschrieben und habe gesagt, er möge aus seiner Versicherung Bescheid sagen, dass er eine eigene E-Mail-Adresse hat. Mhm. Und habe ihn. Und dabei habe ich es auch belassen. Und daraufhin kam von ihm die Antwort: Ah ja, sorry, mache ich. Ich habe aber total lange gesucht, wo das Problem ist. Ich habe gesehen, die Mail-Adresse ist mit Punkt und meine ist ja ohne Punkt. Ohne Punkt. Ja. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Die Leute unter euch, die Google Mail benutzen, werden es noch nicht mitbekommen haben, deswegen hier das große Geheimnis gelüftet. Der Punkt in einer Google-Mail-Adresse, zumindest in einer privaten, also im Firmenumfeld ist es anders. Also wenn ihr eure Firma die Google Suite hat, dann ist es da ein bisschen anders. Aber wenn ihr privat Google-Mail benutzt, dann ist dieser Punkt komplett egal. Also ihr könnt den Punkt weglassen, ihr könnt den Punkt nach jedem Buchstaben machen, ihr könnt den Punkt irgendwo in die Mitte packen. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Google ignoriert den Punkt, ja. Genau, was ich erstmal ganz cool finde und was man auch dazu nutzen kann, um zum Beispiel seine Mailadresse so ein bisschen, wenn man die verteilt, so ein bisschen zu kodieren. Also bei Google geht ja auch das mit dem Plus, ne? Das heißt, ihr könnt euer Alias, also Vorname, Punkt, Nachname, wenn das jetzt euer Mailadressenteil ist bei Google Mail, dann könnt ihr dahinter machen Plus und dann irgendwas. Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch bei Newsletter XY anmeldet, dann macht ihr eben Vorname, Punkt, Nachname plus Newsletter XY at Googlemail, also gmail.com. Und dann seht ihr, wenn ihr irgendwann mal eine Mail bekommt von jemandem, der euch nicht vertrauenswürdig vorkommt, von auf welchem Weg quasi eure Mailadresse hingelangt ist. Und das könnt ihr rein theoretisch auch mit dem Punkt machen. Das heißt, ihr könnt ich gebe Freunden immer Vorname, Punkt, Nachname. Ich melde mich bei Newslettern an ohne Punkt und ich melde mich bei irgendwelchen Services, die ich nur mal teste, an, indem ich nach jedem Buchstaben Punkt mache oder so. Genau. Natürlich gefährlich, ne? Weil in dem Fall hat man ja gemerkt, also die Adresse ist identisch sozusagen, nur der Punkt fehlt bei dem. Nein, das hat sich noch nicht aufgelöst. Die Adresse mit Punkt und ohne Punkt ist ja beides meine. Genau, das ist ja. Ich bekomme die Mails, die an ihn gehen sollten, bekomme ich an die Mailadresse ohne Punkt und meine Mails gebe ich immer mit Punkt an. Genau, aber seine Firmenadresse, die konntest du doch jetzt direkt vergleichen. Nee, seine Firmenadresse ist eine völlig andere. Genau. Ach so, okay. Die weiß ich ja nur, seine Firmenadresse weiß ich ja nur dadurch, dass er sich einmal eine Mail an mich weitergeleitet hat. Mhm. Sonst hätte ich den Zusammenhang mit der Versicherung auch nie herstellen können. Genau. Auf jeden Fall hatte ich ihn darauf hingewiesen, habe gesagt, hier, das hat mit dem Punkt gar nichts zu tun. Ich sage, alle Mailadressen bei Gmail sind meine, die meine Buchstabenfolge beinhalten. Ob da ein Punkt drin ist oder nicht und egal wo ein Punkt ist. Daraufhin hat er nicht reagiert, keine Ahnung warum. Jetzt bekam ich vor ein paar Wochen eine Mail von irgendeiner Dampfzigarettenmarke. Eine Rechnung da drin, also ich weiß, was er gekauft hat, ich weiß, was er dafür bezahlt hat, ich kenne seine Anschrift und das ist total witzig, diese Firma, die schickt jetzt als erstes die Rechnung, zwei Tage später oder so kam eine E-Mail, wo drin stand, damit sie sich an unseren Tabak gewöhnen, weil der ist ja nicht wie richtiger Tabak, empfehlen wir ihnen nichts anderes zu rauchen und dann rauchen sie nur noch uns. Wo ich denke, was für ein geiles Produkt, ey, wo man eine Mail hinterher schicken muss und sagen muss, damit sie dir schmeckt, unser Tabak, rauch am besten keinen anderen. Das wäre so, als wenn du sagst, ich weiß, unsere Schokolade schmeckt scheiße, die wir herstellen, aber wenn du keine andere Schokolade dann isst, schmeckt dann die ganz gut. Unterschied gar nicht. Wir wollen euch nicht zum Dampfen animieren. Absolut nicht. Nehmt höchstens im Winter ein Dampfbad, das ist viel gesünder. Also ich glaube, das ist auch alles andere als Werbung, wenn, egal. Und jetzt habe ich noch eine Mail bekommen, auch von dieser Rauchfirma. Da wurden mir dann gleich als nächstes sämtliche Tabaksorten, die haben. Und jetzt kriegst du die ganze Werbung dafür. Ja. Ja, aber wie gesagt, also das Beispiel zeigt auch, René hat es ja zwischendurch gesagt, wegen Spam. Wenn ihr natürlich eine E-Mail-Adresse habt, die Vorname, Punkt, Nachname heißt, macht ihr es natürlich Spammern noch einfacher. Das stimmt, ja. Und damit natürlich werden die Mails täuschend echt, weil natürlich eure echten Namen drin stehen könnten. Ne? Das ist auch einer der Tricks, der sehr beliebt ist. Aber das habe ich am Namen ich habe ja einen Umlaut im Namen. Das heißt, die Spammer geben sich ja jetzt nicht so große Mühe, richtig ist. Die können natürlich ohne Probleme den Vornamen und den Nachnamen aus der Mailadresse rausziehen, machen den ersten Buchstaben groß jeweils und dann haben sie schon eine Mail, dass sie dich quasi mit deinem Nachnamen anreden können. Ne? Ja. Aber wenn dann ein Umlaut, der in einer E-Mail-Adresse nicht geht, im Namen ausgeschrieben ist, als Umlaut steht und nicht als die Alternative, dann ist das für mich auch schon wieder schwierig, das auseinanderzuhalten, ob das Spam ist. Wenn der Umlaut nicht drin wäre in dem Namen, dann wäre mir ganz klar, das ist Spam, ja. Genau, ja. Gut, aber das heißt, gegebenenfalls Fortsetzung folgt. Ongoing Story, ja. Also die Payback-Story. Ich habe ihn auch übrigens bei der Gelegenheit auch gefragt, ob er zufällig mit einer Brigitte verheiratet ist. Und was hat er gesagt? Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Ja, also wir schauen mal. Ich lasse das jetzt einfach so laufen. Mal gucken. Vielleicht überlege ich es mir ja noch und nehme irgendwann seine Identität an. Und bestellt selber was? Ich kann ja... Wenn er noch mehr so ein Zeug macht, vielleicht bestellt er nämlich seine Ausweispapiere mit E-Mail-Adresse, dann könnte ich quasi unter einer anderen Identität mit selben Namen weiterleben. Ja, aber sehr interessanter Fall. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob es irgendwann wirklich mal geklärt wird, ob ihr euch vielleicht irgendwann mal trefft. Das große Wiedersehen, das große Treffen, ja, die große Aussprache. Da gibt es einen anderen René Görlitz auf Instagram. Da war es sogar so, dass der kurzzeitig, ich habe ja, mein Profilbild ist ja so gespalten, das Gesicht, ne, so geteilt, so eine Seite hell, eine dunkel. Und ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber er hatte sein Profilbild auf genau dieselbe Art und Weise gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat doch die Domain, ne, mit Vor- und Nachnamen. Ich habe schon überlegt, wenn ich so echt wieder Bock auf eine Webseite hätte, dann würde ich tatsächlich, nee, da würde ich sagen, komm, lass mal eine Collab machen. Ne, dann kann man sich aussuchen, welchen man haben will, kommst du auf die Startseite und dann kannst du aussuchen, willst du den... Ach so, welchen René meinen Sie? Mich erinnert das, kannst du dich an Käfer erinnern? Die hatten, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein, die hatten eine Zeit lang, also käfer.de, das war eine geteilte Website, die war wirklich in der Mitte geteilt und dann auf der rechten Seite war Käfer, dieser Feinkosthersteller, und auf der linken Seite war VW. Aha. Da war es halt auch so und das fand ich eigentlich eine ganz geile Idee, dass du bei käfer.de dann auf diese geteilte Seite kamst und entscheiden konntest, will ich jetzt zu VW Käfer oder zu diesem Feinkostkäfer. Aber du könntest dich ja auch, da du ja schon, das war ja Erfurt, du könntest dich ja auch an die Stadt Görlitz wenden und sagen, gib mir doch mal eine Subdomain von eurer Internetseite. Das könnte ich auch machen. Aber heutzutage kann doch für alles, das gibt doch alle, ist, die Top-Level-Domains, also das, was ganz hinten hinterm Punkt steht, ist doch jetzt komplett frei, oder? Ich kann doch Punkt René machen. Ich glaube, da gibt es aber auch Grenzen. Stell dir mal vor, Internet.René. Ja, richtig. Mein eigenes Internet. René.Internet, genau. Gut, wir, glaube ich, schließen mal dieses Thema ab. Also sehr spannend und wie gesagt, also hört weiter fleißig den Podcast, dann werdet ihr gegebenenfalls auch die Fortsetzung davon erfahren. Wir teasern mal kurz, denn jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten, aber gleich danach drehen wir nochmal den Spieß um, weil der verrückte Podcasten wird heute mal anders stattfinden, denn René liest einen Beschwerdebrief und auch die Reaktion daraus. Alles darauf, beides heute in der Sendung? Oh, wenn wir das schaffen, gerne. Und wir haben natürlich auch noch unser Witzbattle und diesmal, wie es der Zufall wollte, Marc ist ausgefallen, aber wir haben einen adäquaten Ersatz gefunden, nämlich den Sven. Echt? Mehr dazu später. Jetzt erstmal, ja. Ich möchte in den Cliffhanger auch noch was reinwerfen. Oh, gerne. Du erzählst dann aber auch noch ein bisschen was Privates von dir, oder? Was willst du machen? Das klären wir jetzt, während die Kontaktmöglichkeiten laufen. Bis gleich. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. So, dann sind wir zurück. Und Stefan, hast du irgendwas Bemerkenswertes letzte Woche erlebt? Ich war ja im Urlaub. Das heißt, wobei wir haben da schon eine Podcast-Folge gemacht. Ne? Du warst schon aus dem Urlaub zurück. Siehst du, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, ne? Ist doch krass. Ich war ja gut erholt und inzwischen auch wieder eine Arbeitswoche hinter mir. Und ja, also so richtig Weltbewegendes habe ich nicht erlebt. War natürlich wieder viel beim Volleyball, also voll beschäftigt. Ja, das Volleyball-Thema werden wir auch nochmal auseinandernehmen. Können wir gerne tun. Dem Nachwuchs ein bisschen fördern. Ne? Und ich freue mich zum Beispiel aufs Wochenende. Da habt ihr leider nichts von, aber da gibt es ein Pokalspiel in Köpenick beim Sag Volleyball. Sag doch mal, um welchen Volleyballverein es geht. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also mein Stammverein ist der VCU Berlin, ein Nachwuchsverein. Und hier in Berlin gibt es noch einen zweiten, in der zweiten Bundesliga der Frauen, und zwar der BBSC, der Berlin-Brandenburgische Sportclub. Und der spielt in Köpenick, da wo Union spielt, in der Hämmerlinghalle. Und da gibt es am Sonntag ein tolles Pokalspiel, nämlich gegen den Vizemeister der Frauen aus der ersten Liga, gegen Stuttgart. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Da werde ich als Helfer dabei sein. Ich wollte gerade sagen, darf man erwähnen, dass du da ehrenamtlich involviert bist? Ja. Darfst du. Ja, also Stefan ist ehrenamtlich involviert und nicht nur als Balljunge, sondern im intensiveren Maße. Auch als Ball. Genau. Ja, es fallen immer Jobs an, ne? Und, ja, sehr cool. Ja. Ich habe übrigens auch gerade ein Thema am Laufen mit einer Zeitung einer Wohnsiedlung, wo mir auch so ein bisschen die Finger jucken. Die hatte ich eigentlich wegen was ganz anderem angeschrieben, aber du weißt ja, du kennst es ja. Na, wenn du, da, wenn du wenn so einen guten, Hand benötigt wird, ne? Ja, wenn du noch so einen guten Kontakt zur Presse hast, dann müssen wir nochmal drüber reden. Ich glaube, das ist eine Zeitung, die ist, das finde ich ein ganz cooles Projekt. Deswegen hatte ich mich damit intensiver beschäftigt. Die Zeitung wird nur für eine Wohnsiedlung gemacht und beleuchtet dann Themen in dieser Wohnsiedlung. Okay. Und ja, da habe ich so ein, zwei Sachen. Also ganz klein aufgemacht. Naja, diese Wohnsiedlung ist halt nicht klein. Okay. Das ist dann wirklich eine der, ich glaube, in Berlin gibt es 24 Großwohnsiedlungen und das ist für eine dieser Großwohnsiedlungen. Mhm. Die ist flächenmäßig ein Bruchteil von Marzahn. Aha. Aber von den Leuten her, glaube ich, fast genauso viel. Du möchtest den Namen aber nicht nennen. Nee, weil ich warte noch ein bisschen, muss erst mal gucken, ja. Ich habe da erst nächste Woche ein Gespräch. Nee, Quatsch, Ende November erst. Schauen wir mal, wo das hinführt. Genau, aber vielleicht an der Stelle die Anregung, engagiert euch. Ja, macht was. Ich hatte meinen Chef, der hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das wird der Marc bestätigen können, weil er hatte denselben Chef. Und so ist es halt. Den Chef? Ich möchte mich bitte in dieser Firma bewerben. Ja, wir arbeiten nicht mehr in dieser Firma. Achso. Nee, ich bin ganz glücklich, aber eine sehr gute Einstellung. Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also einfach mal drüber nachdenken, was kann man im Leben Gutes tun? Und ja, ihr kennt mich, ich sage nur Plasma- und Thrombozytenspende. Ja, auch eine gute Sache, nichts für mich, aber Engagement beim Volleyball. Und was machst du so? Man weiß nie, wo es einen hinführt. Also ich hatte mich ja auch im sportlichen Bereich mal engagiert und habe es bis zum Pressesprecher geschafft für einen Berliner American Football Verein und habe tatsächlich Zeit an den Orten verbracht, wo sich so mancher Football-Fan die Finger geleckt hätte. Ja. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht oder nicht andere Fähigkeiten, möchte ich mal behaupten, als andere auch. Aber ich habe sie genutzt. Genau. Und natürlich gerade so kleine Sportvereine freuen sich natürlich über jede helfende Hand, weil gerade Berlin hat leider so viele Sportvereine und da ist es halt natürlich schwierig, Leute zu finden, die auch zuverlässig sind. Das ist halt auch ein großes Problem, ne? Ja, und ihr könnt, da kann man wirklich was bewegen, ne? Und tatsächlich ohne viel Aufwand. Also ja. Könnte man auch stundenlang drüber reden, weil da gibt es das werden wir bestimmt Beispiele. Irgendwann mal tun, weil ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, ne? Und lässt, glaube ich, auch die Leute mal so ein bisschen in sich gehen, was man sozusagen im Leben oder wie man sich im Leben engagieren kann. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Genau, es fängt mit einer Kleinigkeit an und ist dann nachher eine Sache, die wächst und die einen über Jahre begleitet. Und so Stefan, da wirst du sicherlich auch noch sehr viel vor dir haben. Mal gucken. Und ich glaube, dein Einfluss ist an der einen oder anderen Ecke schon spürbar. Okay, wenn du es sagst, dann ist das gut. Möchte ich mal behaupten, das ist meine Erfahrung, die ich meine, du wirst ja nicht nur da sitzen und ein Däumchen drehen. Nein, na, das auf keinen Fall. Ne? Aber so wie du sagst, ich glaube oder ich bin gespannt, wo der Weg hinführt. Und ich glaube, ich bin schon in die richtige Richtung abgebogen, definitiv. Und wenn wir schon mal bei Lobhudeleien, wie sagt man? Lobhudeleien sind? Lobhudel, sag mal das Wort. Lobhudeleien. Ja, es darfst du nicht besoffen sagen. Lobhudeleien. Nee, ja. es ist ja noch gar nicht so viel. Es ist ja erst ein Schluck. Dein Achso, Cocktail, war das eigentlich ein Mocktail oder ein Cocktail? Das ist ein Gintail. Na, kennst du den Unterschied zwischen Cocktail und Mocktail? Nee. Na, Mocktail ist alkoholfreier Cocktail. Nee, das ist dann ein Cocktail. Und das ist kein Cocktail, das ist Gin zusammengekippt mit Tonic. Ja. Gin ist doch Alkohol, oder nicht? Also ich bitte aber das ist doch kein Cocktail, oder? Ein Gin Tonic ist ein Cocktail. Na, wie heißt der? Gin Tonic? Nee, ist kein Cocktail. Nicht, ne? Da musst du noch irgendeine Zutat reinmachen, so Sirup, Zitrone und dann sagst du, das ist dein Cocktail. Ja. Nee, genau. Also, es gibt einen Grund. Ja. Ich habe eine harte Woche hinter mir. Nein. Also ich bin diese Woche Strohwitwer. Aha. Das heißt, man muss auf ein ganz allein auf ein Kind aufpassen. Und alle mal so. Ja, nee, anders, warte, ich habe es falsch erzählt. Ich mache gerade ein Praktikum als alleinerziehende Mutter. Okay. Und muss sagen, Respekt an die Mütter. Also nicht, dass ich jetzt, also alles Quatsch, ich bin natürlich nicht fertig oder jetzt, so. Jetzt ist aber langsam mal gut, ja. Wo soll das jetzt hinführen? Also ich bin wirklich sehr entspannt, das läuft alles, aber man merkt schon so, wenn man Sachen alleine machen muss, ne, da hat man ein bisschen mehr zu tun, als wenn man sich die teilen kann. Ja, ja. Deswegen, also ich würde die Woche auch noch verlängern. Ich habe damit jetzt nicht so eine Schmerzen, so eine großen, wie es jetzt gerade eben angehört hat. Es ist aber auch schön, wenn man mal ein bisschen Zeit für sich hat und ein Kind ohne Schlaftabletten wie jetzt ins Bett bringen kann, ja. Um einen Podcast aufzuzeichnen. Und ohne, dass man die Tür abschließen muss. Ja. Genau. Nee, also an alle alleinerziehenden Eltern da draußen, egal ob Mütter oder Väter, ich fühle euch und an alle, die alleinerziehende Eltern kennen, vielleicht könnt ihr ja mal die eine oder andere Sache da abnehmen. Ja, und für alle RTL2-Zuschauer, also was René meint, er macht gerade Frauentausch ohne Frau. Genau. Hier ist eine Frau gegangen, aber keine gekommen. Genau. Ja, also ganz liebe Grüße an deine Tochter, die kenne ich ja auch, also beziehungsweise an eure Tochter, sage ich jetzt mal. Ne? Und Ist im Moment meine, ja. Jetzt ist im Moment deine. Ja, und ich hoffe. Jetzt schnell umziehen, dann ist das für immer so. Ich hoffe, deine bessere Hälfte kommt wieder, ja. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Nein, ich bin mir sicher, die kommt wieder. Also, ja. Also schöne Grüße, wenn du das jetzt hörst. Und sollen wir sagen, wie sie heißt? Ja, dürfen wir sagen. Kennen sie ja alle. Genau, Vanessa. Richtig. Ich sag nur Zahnarztfolge. Ja. Kann man sich mal anhören, ne? Ein paar Zahnarztgeräusche. Die, stimmt, die Zahnarztfolge war wirklich gut. Also, ja. Wer sich nicht vorstellen kann, wie ein Podcast im Zahnarztstuhl funktioniert, dem sei die Folge wirklich dringend ans Herz gelegt. Genau. Das Schlimmste an der Folge war das Karies von René, ja. Wir hatten eine Menge Spaß. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin. Wir sollten mal einen zweiten Teil davon machen. Ja. Ja. Und dann aber eine Wurzelbehandlung. Die kannst, da hast du nur Erfahrung mit. Oh ja. Naja, kriegen wir hin. Das bleibt mir im Moment noch erspart, also oder blieb mir bisher erspart und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Genau, okay, aber das könnte man mal wieder machen. Aber ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten sicherlich ein bisschen schwierig. Aber Corona ist ja bald vorbei, oder? Ja. Lass uns nicht über Corona reden. Ist ein schlimmes Thema. Wir waren gerade ja auch noch sportlich, bevor du deine Familienstory erzählt hast, deine Kinderstory. Negativ im sportlichen Sinne. Wir haben gerade überlegt, was ist jetzt so passiert die Woche? Ja, skandalös. Die Eastside Gallery wurde beschmiert. Ja. Und das ist absolut unsportlich im absolut negativsten Sinne. Denn am morgigen Donnerstag gibt es ein UEFA, wie heißt die, Conference League-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Feyenoord Rotterdam. Und anscheinend gab es ein paar, ich weiß nicht, wer es war, ob es Union-Fans waren oder Feyenoord-Ultras, die haben die Eastside-Galerie beschmiert. Und zwar den Bereich, wo die alten Mauerstücke, die originalen Mauer noch steht, die ist übersprayt worden auf ein Teilstück. Ja, jetzt muss man dazu sagen, der ein oder andere wird vielleicht meinen, wie, die war doch vorher schon beschmiert, die Mauer. Genau. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die Graffiti-Kunst darauf als solche auch anerkannt wurde. Und ich glaube sogar eigentlich auch gesondert behandelt wurde. Also sprich, das müsste meines Wissens nach möglich sein, die das darüber Geschmierte wieder runterzukriegen. Also ich habe es erlebt hier bei uns im Viertel, da hat ein Graffiti-Künstler mit ganz offiziell irgendwas an die Wand gemalt und daraufhin wurde das irgendwie gecrossed, ne, aber wirklich sinnlos gecrossed, einfach wirklich mit blauer Farbe Kreuze drauf gemacht, Linien drauf gemacht. Da hast du gemerkt, da hat einer wohl ein Problem mit dem gehabt. Ja. Vielleicht haben die sich im illegalen Bereich gegenseitig schon mal übermalt, man weiß es nicht. Und auf jeden Fall hat er das dann wieder repariert. Also die Stellen dann einfach übersprüht und wieder das Bild hergestellt. Und dass das nochmal passiert und dann muss er es mit irgendwas behandelt haben, dass die Farbe sich ganz leicht lösen ließ, die da beim nächsten Mal nochmal rübergezogen wurde. Also ich hoffe ganz doll, dass das bei den Mauerstücken auch der Fall gewesen ist, dass das sich einfach wieder ablösen lässt. Aber es ist natürlich wirklich eine Riesensauerei und wirklich eine Schändung einer Berliner Sehenswürdigkeit. Hm. Ich hoffe dem Faulen die Hände ab, wer auch immer das gewesen ist. Ja, also zum Glück wurden diejenigen ja beobachtet und auch erwischt. Also Achso, ich habe nur gehört, es wurden zwei erwischt, wo man sich aber, die hatten halt Farbe an den Händen. Jetzt muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, eine Unschuldsvermutung. Vielleicht haben sie ja zufällig dieselbe Farbe. Genau. Ja, wir waren ja auch gerade in der Nähe. Und das ist ja eins der meisten, der größten Probleme eines Graffiti-Künstlers, dass er zufällig immer in der Nähe ist, wo ein Kunstwerk in der Farbe gesprüht wird, die er gerade im Rucksack hatte. Ja, genau. Die Chance ist recht groß, ja. Ja. Aber wie gesagt, also da ist ganz schön Tumult hier in Berlin, ne? Wenn ihr auf Graffiti steht, dann kann ich euch die U6 empfehlen. Oh, ja. Da ist nämlich immer ordentlich Kunst am Zug zu sehen. Möchte dazu sagen, dass das natürlich alles nicht rechtmäßig ist und ja, aber wenn es dann eh schon an dem Wagen ist, kann man sich auch mal angucken. Ja, also ich kann mich auch mal erinnern, vor ganz vielen Jahren stand ich mal auf dem U-Bahnhof, die U-Bahn fuhr ein und es tropfte noch. Ja, das war super frisch. Also ich habe mal so einen Anwalt, so einen Graffiti-Anwalt gesehen. Das ist ganz witzig, wenn man so Graffiti-Zeitungen durchblättert, dann ist da so ein Anwalt immer drin. Ach, der Herr hat Graffiti-Zeitung zu Hause. Aha. Wo warst du denn letzte Nacht, als die Eastside Gallery beschmiert wurde? Farbe angerührt. Okay. Nee, ja, komm, jetzt machen wir uns darüber lustig, das ist eigentlich eigentlich ist nicht. Aber wir sind ja hier für den Spaß. Nee, auf jeden Fall dieser Anwalt, der stand vor Gericht mit einem seiner Klienten, mit einem Sprayer halt. Und das ging um die Deutsche Bahn. Ne? Und zwar hatten seine Klienten so eine Schallwand besprüht. Mhm. Und da hat er, ich krieg's jetzt nicht im Originalwortlaut hin, aber sinngemäß hat er gesagt, die Deutsche Bahn soll dankbar sein, dass die im Prinzip durch ihre Kunstauftragung dafür sorgen, dass diese Zäune nicht rosten. Ja. Eigentlich versiegeln die irgendwie sowas in der Richtung, hat er gesagt. Ja. Ja, letztendlich ist es ja so, dass viele Unternehmen wirklich Graffiti-Sprayer engagieren, die dann wirklich Kunstwerke auch machen, also erlaubte Kunstwerke, ne? Das finde ich dann natürlich wieder angenehm, ne? Aber halt auf das Fremden Eigentum das einfach aufzutragen, ist nicht korrekt. Genau. Das stimmt schon. Richtig. Und dann vielleicht noch ein Hinweis gleich, und zwar das Mural Fest, also Mural im Sinne von großflächige Wandbemalung. Mhm. Da gibt es in Berlin das Mural Fest. Wie spricht man das aus? Mural? Keine Ahnung. M-U-R-A-L. Müsst ihr mal suchen. Mural. Ja. So. Müsst ihr mal suchen. In dem Zuge werden dann in Berlin ganz viele Brandschutzwände. Das sind diese Außenwände von Häusern. Mhm. Also die, wo dann normalerweise ein zweites Haus noch angebaut ist. Diese Wände werden da bemalt. In Hellersdorf und Marzahn haben sie da Hochhäuser bemalt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mal was gesehen hast davon. Also es gibt einige bemalte Häuser, ja. Sieht richtig, richtig cool aus. Mhm. Und wenn man da mal ein bisschen googelt und mal Mural Berlin eingibt, dann sieht man auch so ein paar schöne Ecken und die kann man gerne mal besuchen und dann spürt man auch mal Berlin, Berlins Puls so ein bisschen, weil diese Kunstwerke sind natürlich auch an den entsprechenden Ecken. Also es lohnt sich da schon mal einen Blick drauf zu werfen. Genau, und da gibt es ja auch den Ehrenkodex und das Sprayern, dass diese Kunstwerke nicht übersprüht werden. Ja, da gibt es aber auch die Provokation, dass man das mit Absicht macht und dann geht's halt zur Sache. Aber wenn ihr unbedingt mal malen geht wollt, ich habe es auch mal ausprobiert, es gibt auch legale Sachen. Da gibt's in Berlin einige, wir hatten auch schon oft drüber gesprochen oder es oft angedeutet, diese Hall of Fames. Ne? Das sind dann Wände, die extra dafür zur Verfügung stehen. Und dann nimmt man sich seine Sprühdosen mit und dann kann man da ein bisschen probieren. Oder er nutzt die Art Night, da könnt ihr ja auch ein bisschen künstlerisch, zwar nicht mit Spraydosen, aber mit Pinsel und Farbe euch wie sagt man, artikulieren oder euer Potenzial ausschöpfen. Und wenn ihr es nicht legal machen wollt, dann solltet ihr sportlich sein. Aber dann wollten wir damit nichts zu tun, ne? Aber ja, wir haben damit nichts zu tun. Ja. Benehmt euch bitte. Ganz genau. Ja, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, René, der verrückte Podcasten, heute Podcasten mal anders. Oh, wer mag jetzt hier, hätte mich jetzt direkt korrigiert. Der verrückte Podcasten heißt das natürlich. Ist natürlich eine Überraschung jetzt, aber kein Problem. Ja, das passiert, wenn man nicht ins Konzept guckt, lieber Herr Görlitz. Ja, das tut mir leid. Also, René hat ja vor ganz vielen Jahren, so um die Jahrtausendwende war das, glaube ich, hat er ganz viele Beschwerdebriefe an Unternehmen geschickt und die Unternehmen haben geantwortet, auf witzige Art und Weise. Und ja, heute ist es mal ein bisschen anders gelaufen, denn du wurdest ungefragt angeschrieben von einem Unternehmen oder von einer, was war es, eine Behörde? Wie war das genau? Stefan, hast du den ersten Teil der Sendung verschlafen? Nein, aber im Konzept steht das dann hier falsch, glaube ich. Ich wurde von, ja, also dann kurz für alle Stefans unter euch. Ich dachte mir nämlich, dass es diese Erfurt-Story ist, ne? Ich wurde von der Sachbearbeiterin für Gefahrenabwehr vom Bürgeramt Erfurt angeschrieben. Ach nee, erzähl doch mal. Nein, okay, dann ist es natürlich ein dummes Missverständnis, denn da verstehe ich jetzt auch deine Reaktion, wo du vorhin gesagt hast, oh, das kommt jetzt aber unvorbereitet. Okay, ja, das passiert, wenn Marc nicht da ist, weißt du? Ich habe dafür, ich möchte, weil ihr euch jetzt so gefreut habt, ja. Möchte ich das natürlich wieder gut machen. Und ich habe ein ganz besonderes Schmankerl in meiner Sammlung gefunden. Sehr gut. Das kann sich ein bisschen hinziehen. Das war ein Briefverkehr mit einer Firma. Und vielleicht nehmen wir den einfach. Ja. Dann wird es nämlich heute ein Vorlesepodcast und ich würde sagen, ich lese jetzt auf wir müssen mal mit die Uhr ein bisschen arbeiten. Genau. Ich lese auf jeden Fall erstmal mein Schreiben vor und vielleicht machen wir am Ende der Sendung noch die Antwort, die erste. Ich habe da nochmal drauf reagiert. Ach, okay. Ja. Ja, also, guck mal, wie es zeitlich passt. Wir können ja wie bei WhatsApp einfach das in anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen. Nein, machen wir nicht. Dann dauert es nicht so lange. Nein. Also nochmal sorry dafür, aber René, das passiert halt, wenn du dich ins Konzept guckst. Bam! Nein, Spaß muss sein. Also, das passiert. Es ist alles live. So, jetzt aber Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst. Ernst aus der Ecke, Spaß beiseite. Hier kommt der verrückte Podcasten. Heute liest René einen Brief vor an die Firma. An die Firma Eislein. Kenne ich nicht. Ja, aber ihr werdet sie kennen, bin ich mir ziemlich sicher. Danke. Und zwar, dieses Schreiben ist vom 14. August 1998. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ein riesiger Nudelfan, der sich auf den Bereich der Spätzle spezialisiert hat. Doch leider bin ich perfektionistisch veranlagt und brauche zum Kochen von Nudeln einen Nudeltopf, zum Salatessen Salatbesteck, zum Kleben von Holz, Holzkleber etc. Sie werden jetzt sicher schon mitbekommen haben, worauf mein Problem hinausläuft. Ich habe zum Zubereiten meiner Spätzle bisher immer eine Bratpfanne benutzt. Deshalb war ich hocherfreut, wie ich im hiesigen Tipp-Discount ihre Spätzlepfanne sah. Ich kaufte sofort eine, auch wenn ich ein wenig stutzig wurde, warum sie in der Tiefkühltruhe lag und wie sie wohl in die Verpackung passen sollte. Als ich die Tüte zu Hause auspackte, glaubte ich meinen Augen kaum zu trauen. Sie werden es bestimmt selbst nicht für möglich halten. Aber irgendein Scherzkeks muss die Pfanne aus der Verpackung entnommen haben. Es waren nur Spätzle und Brokkoli drin. Ich brachte die Tüte sofort zurück und stellte die Verkäuferin Frau B., ihr Name ist mir bekannt, zur Rede. Kasse 4. Sie stritt rege ab, dass jemals eine Pfanne in der Tüte gewesen sei. Doch ich nahm sie in Schutz und machte ihr klar, dass die Firma Eislein nie lügt und wenn Spätzlepfanne auf der Verpackung steht, dann ist natürlich auch eine Spätzlepfanne drin. Sie warf mir dann noch ein paar Sachen an den Kopf, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Zu Hause habe ich dann überlegt und kam zu dem Schluss, dass die besagte Verkäuferin bei dem Spätzlepfannenraub mit drinstecken muss, und zwar bis zum Hals. Jetzt frage ich Sie, wie wollen wir weiter vorgehen? Vielleicht ist es ja eine Verschwörung. Ich habe es noch niemandem weiter erzählt, denn Sie werden ja sicher Ihre eigenen Detektive haben. Die hat ja jede berühmte Firma. Und die werden das Ding dann schon schaukeln. Das gefällt mir. Trotzdem können Sie auf meine Hilfe weiterhin zählen und ich warte deswegen schon ungeduldig auf Ihre baldige Antwort mit Instruktionen, wie ich mich weiterhin verhalten soll. Vielleicht haben Sie ja noch einen Tipp parat, wie ich meine Spätzlepfanne bekomme. Bis dahin freue ich mich, Ihnen gedient zu haben und verbleibe mit detektivischen Grüßen. Ja, sehr gut, sehr gut. Also das war, glaube ich, mit das Beste, was ich bis jetzt gehört habe. Und Tipp-Discount kennst du auch noch, oder? Natürlich. Das ist ja krass. Also die guten alten Zeiten. Ja, und ich kann nur sagen, die Firma hat tatsächlich umgehend reagiert. Wow. Und wir haben... Dieses Thema entwickelt sich in eine ganz unvorhersehbare Richtung. Lohnt sich auf jeden Fall, die Antwort auch zu hören zu bekommen. Aha. Und die werden wir in irgendeiner Jubiläumsausgabe dann liefern. Nein, natürlich nur ein Spaß. Wir gucken mal, ob es die heute noch gibt. Ansonsten definitiv in einem der nächsten Podcasts. Und dann können wir zu Marc sagen, ja, hast du jetzt Pech gehabt, dass du nicht weißt, worum es geht? Hättest du ja bei der letzten Folge dabei sein können. Hättest du ja zuhören können. Genau. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, verrückter Briefkasten, höre jetzt zum ersten Mal, dann hört euch mal ein paar vergangene Ausgaben an. Da sind noch ein paar Schmankerl mit dabei, genau. Definitiv. Und apropos Schmankerl, also es war jetzt schon lustig, aber das können wir, glaube ich, noch toppen, oder? Wie kommen jetzt schon die Witze? Na, was kommt denn jetzt sonst? Weißt du nicht, noch ein bisschen Smalltalk? Haben wir nicht überhaupt ein Hauptthema? Unser Hauptthema ist heute, Marc ist nicht da. Also, und ja, wir können es ja unseren Zuhörern mal erklären. Wir haben uns hier kurzfristig gerade entschieden, also René und ich, die Themen, die wir vorbereitet haben, das wäre eigentlich eine echte Enttäuschung, wenn Marc nicht dabei sein könnte, wenn wir diese Themen besprechen, weil er hat auch viel dazu zu sagen. Und deswegen haben wir uns kurzfristig entschieden, diese Themen heute nicht anzusprechen. Und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir haben viel geredet. René hat halt viel geredet. Und Podcast länger hören, die kennen das ja nicht anders. Eben drum, ne? Nein, freut euch auf jeden Fall auf spannende Themen, wenn Marc wieder da ist. Wir verraten da aber noch nicht so viel. Und, genau, ich will was verraten. Okay. Und zwar geht es einfach, um das auch nachvollziehbar zu machen, warum wir jetzt so vom Plan abweichen, auch dann als Richtung Marc. Ne? Ja. Da müssen wir uns sowieso noch irgendwie mal ein Schreiben zusammen aufsetzen und warum wir uns nicht an den Sendeplan gehalten haben. Und es sollte heute um Sparen gehen. Und weil Marc sich da einfach viel besser drin auskennt. Das ist ein echter Sparfuchs. Das wäre jetzt blöd, wenn wir hier ein paar Spartipps raushauen und dann spart ihr nur die Hälfte. Ja. Oder vielleicht spart ihr sogar gar nicht und es wird teurer, keine Ahnung. Deswegen ist es unbedingt wichtig, dass Marc dabei ist. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, er kann da viel zu beitragen. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet, aber wir haben festgestellt, René hat sich nicht vorbereitet und dadurch macht es zwar wenig Sinn. Ich verstehe den Sinn des Sparens einfach nicht. Ach so, okay. Naja. Nein. Also unsere Ratgeber-Podcast-Folge, die folgt dann beim nächsten Mal, wenn Marc wieder voll und ganz mit dabei ist. Was wir aber schon sagen können, Thema Steuererklärung, ne? Ich hoffe, ihr habt dran gedacht. Der 1. bzw. 2. 11. war der Stichtag für alle die. Ich sage jetzt da nichts zu, da reagiere ich dann im nächsten Podcast, genau, nächsten Folge, ne? Drauf. Dann liest du den Brief vom Finanzamt vor. Mir ist, ich möchte kurz ein anderes Thema anreißen. Gerne. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Mir ist nämlich neulich was aufgefallen. Du hast ja mitbekommen, dass ich so ein bisschen in die Vogelbeobachtungsszene reingerutscht bin, so aus Versehen. Und in die Vögelbranche ist er reingerutscht. Ja. Jetzt ist es so, mir ist da was ganz Unglaubliches aufgefallen. Aha. Wenn man einen Vogel beobachtet, dann guckst du ja in der Regel in den Baum, ne? Und guckst, ob du den Vogel siehst. So. Und beim Vögelbeobachten stellt man dann ganz schnell fest, das macht keinen Sinn, sinnlos in den Baum zu gucken. Das macht viel mehr Sinn, mit den Ohren zu hören, wo ein Vogel ist und dann dahin zu gucken. Also wenn ihr anfangen wollt mit Vogelbeobachtung oder Birding, wie man es auch nennt, Birding. Das ist der wichtigste Trick, den ich euch schon vorab mit auf den Weg geben kann. Mit den Ohren lauschen und dann in die Richtung gucken und dann ist da in der Regel auch ein Vogel. Aber in der Regel ist der Vogel dann doch nicht da, weil der halt super gut getarnt ist. Und jetzt ist es so, in der Birding-Szene gibt es Leute, die stellen ihre Beobachtungsergebnisse der Wissenschaft zur Verfügung, damit die so abschätzen können, wo gibt es welche Vogelarten, der Vogelbestand, in welcher Masse auch. Dann wird das auch wohl genutzt für die Luftfahrt, so Vogelschlag zu vermeiden, wenn man weiß, in der Region sind so und so viele Vögel und die ziehen dann in die Richtung und keine Ahnung, hochwissenschaftlich. So, jetzt ist es aber so, wenn ich einen Vogel nur höre, Also ich kann mittlerweile auch einige von denen eindeutig am Gefiepse identifizieren. Mhm. Ist dieser Vogel dann beobachtet oder ist er nicht beobachtet? Also habe ich den dann, schreibe ich den auf so eine Liste oder schreibe ich den nicht auf so eine Liste? Ich habe ihn ja nicht gesehen, ich habe ihn aber gehört. Ja, wahrscheinlich. Also du kannst ihn ja nicht nur ungefähr deuten, wo der dann ist. Naja, er ist in meinem Umfeld. Also genau. Das Ding ist, es ist jetzt mehr eine Meta-Unterhaltung, weil für mich ist es so, ich muss, wenn ich sage, den habe ich gesehen, muss den auch gesehen haben, um den aufzuschreiben. Wenn ich den nur gehört habe. Ja. Nee, Foto brauche ich nicht. Aber wenn ich den nur gehört habe. Ja, ist es kein Beleg. Dann ist das für mich, aber das ist es halt, das stimmt halt nicht. Weil es ist ja belegt, dass er da ist. Also wenn, nehmen wir an, du stehst hinter mir und sagst was und ich höre dich, kann ich nicht sagen, du bist nicht da. Naja gut, aber du hast ja gesagt, er ist getarnt, also man kann es ja wahrscheinlich auch gar nicht beweisen, also fototechnisch. Nee, du musst ja nicht beweisen, ne? Es geht ja nur, also Foto sowieso nicht, es geht ja nur darum, du gehst irgendwo hin und zählst Vögel und dann spielt es tatsächlich keine Rolle, ob du den gesehen hast oder gehört hast, weil wenn du ihn gehört hast, ist er da. Mhm. Immer unter der Maßgabe, du kannst ihn eindeutig identifizieren. Und was ich nur interessant finde, und das ist, was so ein bisschen mir einen Knoten ins Hirn macht, etwas als beobachtet zu melden, was ich gar nicht gesehen habe, aber gehört habe. Tja. Verstehst du? Also, wie visuell wir eigentlich sind. Also, ich weiß jetzt nicht, vielleicht sagst du ja auch, nee, ist ja völlig fein. Also, hast du ihn gehört, dann ist er da. Ich meine, wenn du Kühe zählen musst, wenn du hinter dir einen Mu hörst und links von dir einen Mu und rechts von dir einen Mu, sagst du ja, hier sind drei Kühe. Aber das ist doch auch so, du sitzt jetzt hier in deiner Wohnung und hörst draußen einen großen Knall und hörst jemanden schreien. Guckst raus und siehst aber niemanden. Da weiß ich zumindest, dass es geknallt hat und dass es ein Mensch ist. Ja. Aber du siehst den nicht. Und rufst du dann die Polizei und sagst hier, du hast was beobachtet oder du hast was gesehen? Ja, nee, und es ist halt so, wir würden wahrscheinlich eher, wenn wir, obwohl, nee, das ist ein gutes Beispiel. Wenn du jetzt irgendjemanden schreien hören würdest, dann würdest du sagen, ich habe da was mitbekommen, da ist was. Also dieser, da verlässt du dich voll auf dein Gehör und sagst, dass ich habe eine Beobachtung mit den Ohren gemacht. Genau. Also existiert da was. Ja. Ne? Aber so prinzipiell sind wir eigentlich eher augenlastig, ne, dass wir sagen, also zumindest mir geht's jetzt immer noch so. Das ist der erste Sinn, ja. Ich habe neulich, Rotkehlchen, ja, in Berlin, Berlin ist voll mit Rotkehlchen. Und jedes Mal, wenn ich krampfhaft versuche, ein Rotkehlchen zu sehen, das, was ich höre, ich sehe das nicht. Ich weiß, dass die da sind. Ich weiß, dass die in Masse da sind. Aber meinst du, ich sehe so ein blödes Rotkehlchen irgendwo mal? Also wenn du das nochmal sagst, dann werden sie sich weiter verstecken. Ja. Diese verdammten Rotkehlchen. Aber ich glaube, das Vergnügen, vielleicht liegt es daran, das Vergnügen ist dann schon eher das mit den Augen zu sehen. Ich habe neulich ein Geräusch gehört, das klang wie eine Autohupe. Mhm. War aber mitten auf dem Feld. Eindeutig ein Fasan. Und da dachte ich so, oh, wie geil, hier ist ein Fasan auf diesem Feld. Hm. Aber ich habe den Fasan nicht gesehen und ich wollte den dann natürlich unbedingt sehen, weil das ist, dann habe ich diese visuelle Trophäe, vielleicht ist es das. Na, genau, also ich glaube, der Sehsinn ist sozusagen für das Gehirn die Bestätigung für das, was er gehört hat. Vielleicht kann man das so in die Richtung erklären. Also hatte ich auch überlegt, aber dann gehen wir ins Thema Musik hören. Ja. Da ist der Sehsinn ja völlig hinfällig. Ne? Das machst du ja tatsächlich nur mit den Ohren. Ja. Also fand ich nur interessant, deswegen wollte ich es ja einfach mal zum Besten geben, weil ich das schon sehr interessant fand, dass ich zumindest mein Gehör irgendwie hinten anstelle und meine Augen sind so der König, was unfair ist. Meine Ohren sind ja auch ganz gut. Aber das ist ja auch die Kunst der Vögel, ne? Weil die halt durch ihr Singen und Zwitschern, das ist ja mit, ja, wie sagt man das? Also das ist ja Charakteristik von den Vögeln, von den Tieren. Und du sagst ja selber, die tarnen sich, die verstecken sich. Also das die ist die lassen sich am Gesang bestimmen. Genau. Also eigentlich das ist nur die Kommunikation. Du brauchst nur dastehen und du hörst einen Vogel singen und dann weißt du sofort, was für ein Vogel das ist. Ja. Aber ja. Oder nimmst eine App und die sagt dir, welcher es ist. Ja, möchte ich nur, dass ihr wisst, dass das verboten ist, Apps zu benutzen, um Vögel anzulocken. Sogenannte Klangattrappen. Die sind ich verboten. Will die ja nicht anlocken. Ich will den aufnehmen und die App sagt mir, welcher Vogel das ist. Ja, wenn du nur aufnehmen willst, dann geht das. Also quasi Shazam für Vögel. Ja, gibt es auch halt die meisten, also Bestimmung, das ist auch ganz interessant, Bestimmung läuft in der Regel damit ab, dass du, oder so ab, dass du Material vergleichst, also wenn du eine visuelle Bestimmung machst, dann guckst du halt auch im Buch, ne? Jetzt würde man sagen, hä, wozu braucht man denn ein Vogelbuch, die erkennt man doch so alle. Geht bei den einfachen Vögeln. Haben die keinen QR-Code am Gefieder, Amsel, wo man abscannen kann? Amsel, Drossel, Fink und Star würde ich fast sagen, wie Amsel und Kohlmeise und Blaumeise kann man mit dem Auge noch bestimmen. Ja. Ne, schwierig wird es dann schon bei Vögeln wie dem Zilpzalp und dem Fittes, die sich kaum unterscheiden. Da bin ich ehrlich gesagt raus, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Oder, ich finde das sehr die schön. Die verschiedensten bunten Spechte, ne? Es gibt ja nicht nur den Buntspecht, es gibt ja auch noch den Mittelspecht und Weißrückenspecht und Blutspecht, die sind alle sehr ähnlich und da ist es dann schon so, da muss man schon im Buch gucken und dann einzelne Merkmale ganz genau vergleichen. Ich hatte neulich gemeldet, eine Nebelkrähe. Fällt ja einigen Leuten auch schon schwierig, eine Nebelkrähe zu erkennen. Ne? Das ist wegen diese Nebel. Krähe, die ist schwarz-grau. Also den schwarzen Kopf, ein graues Gefieder und dann noch so ein bisschen schwarz auf der Brust. Das ist eine Nebelkrähe. Mhm. Und dann gibt's die Rabenkrähe, die sieht genauso aus, nur komplett schwarz. Ja. Der Rabe ist immer schwarz, ja. Nein, das ist kein Rabe. Und die Rabenkrähe ist nicht zu verwechseln mit einer Saatkrähe, die auch komplett schwarz ist, die aber im Kopf ein bisschen anders aussieht. Und ein Rabe, Stefan, vergiss eine Rabe. Also ich glaube nicht, dass wir hier in Berlin irgendwo mal, also es gibt Raben in Berlin, das ist dann der sogenannte Kolkrabe, so heißt der korrekt. Aber ich habe noch keinen gesehen. Also noch nie einen echten Raben gesehen. Und auf jeden Fall hatte ich die Nebelkrähe, die nun eindeutig zu bestimmen ist, hatte ich gemeldet. Und in diesem auf dieser Plattform habe ich noch ein Foto dazu gepackt, ne, weil ich es dann schön finde, auch für mich so, wenn ich dann noch ein Bild habe. Muss nicht sein, aber mache ich manchmal. Ja. Und auf jeden Fall kam dann eine Meldung von einer Qualitätssicherung, die zu mir sagte, der Vogel auf dem Bild, das ist keine Nebelkrähe, das ist ein Nebelkrähenhybrid. Das ist eine Mischung zwischen Rabenkrähe und Nebelkrähe. Ah, schon dicht dran. Ja, dann wird's aber kleinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, was soll man da machen, ja. Also sehr interessant auf jeden Fall, sehr interessante Einblicke und macht eine Menge Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also wie gesagt, das, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast, ist für mich Oberbegriff Vogel halt. Ja, ja, das glaube ich. Ich hatte ja mal so ein Quiz gemacht auf Instagram und meine Erwartungen wurden da auch erfüllt. Also die wenigsten kennen sich aus. Die wenigsten kennen sich aus. Also selbst bei der blauen Kohlmeise hört es da schon auf oder beim Star, der in Berlin ja hier invasionsartig den Alexanderplatz erobert hat. Der vollgekackte Alexanderplatz, ja. Na gut, egal. Sehr spannend und ich glaube, das war nicht die letzte Podcast-Folge, wo du über deine Vogelerfahrungen berichtet hast. Gerne mehr davon. Gucken wir mal, wie viel wir euch zumuten wollen. Genau. Quizfrage, welche Farbe hat die Blaumeise? Okay, weiter. Gelb. Nein, wirklich. Ja. Gut. Alles klar. Gut, ja, aber jetzt wird es, glaube ich, Zeit für Witze, oder? Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja gesagt, heute sind wir zu dritt, obwohl Marc nicht dabei ist, denn wir haben Feedback bekommen oder wir haben über Instagram haben wir den Sven entdeckt und er hat halt so ein paar Beiträge gemacht, wo er paar lustige Sachen erzählt hat und wir haben ihn einfach gefragt, ob wir das heute abspielen dürfen und er hat es erlaubt und deswegen passt es natürlich, wir sind heute zu dritt. Er füllt die Lücke. Wollen wir ihn anfangen lassen? Dann weiß der Sven hoffentlich auch, dass das Niveau von den Witzen, die er jetzt vom Markt ersetzen muss, Apothekenzeitung ist. Nee, Fernsehzeitung, oder? Fernsehzeitung, gerade genau. So ist die Apothekenzeitung. Naja, nee, wir fangen einfach mal an mit dem Ja, ersten. Absolut. Wir dem Gast gebührt die Ehre, als erstes hier seinen Witz vom Stapel zu lassen. Klingelt das Dach glatt an meiner Tür und ich werde gefragt, ob ich Zeugen Jehovas werden will. Ich sage, ich hab doch überhaupt nichts gesehen. Okay, ja, der war gut. Ich fand ihn gut. Dann René, jetzt bist du dran. Okay. Ich hatte am Wochenende ausgefallenen Sex. Er ist ausgefallen. Freitag ausgefallen, Samstag ausgefallen, Sonntag ausgefallen. Ja. Aus dem Leben. Ja, Frauentausch, ne? Okay. auch nicht schlecht. So, jetzt, es ist ja Herbst, deswegen habe ich mir einen Herbstwitz rausgesucht. Zwei Bären sitzen in ihrer Höhle und schauen zu, wie im Herbst das Laub von den Bäumen fällt. Meint einer der Bären, Eines kann ich dir sagen, irgendwann lasse ich den Winterschlaf doch mal ausfallen und schaue mir den Typen an, der im Frühjahr immer die Blätter wieder an die Bäume klebt. Das ist ja mehr so eine niedliche Kindergeschichte. Ja, kannst du deiner Tochter sozusagen mal erzählen. Werde ich mir versuchen zu merken. Ja, soll sich im Podcast sein. Das Problem ist, ich vergesse die Witze ja immer sofort nach der Sendung. Das führt ja eben dazu, dass wir meist die Witze auch doppelt hören. Aber zum Glück zeichnen wir das ja auf. Was wir hier Wobei sagen. Der Rekord lag ja wirklich darin, dass ich einen Witz erzählt habe, der in der Folge davor von Marc erzählt wurde. Das war, also da haben wir uns lange fremd geschämt. Sven ist dran. Mann, da wurde ich doch glatt gefragt, wie viel Liegestütze ich kann. Was sage ich? Na alle natürlich. Was für eine blöde Frage. Sven, unser kleiner Chuck Norris. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat mich daran erinnert, ja. Okay. Hubschrauber sind Ventilatoren, die ihre Träume aufgegeben haben und sich einen ruhigen Bürojob gesucht haben. Ja, sehr gut. Auch so eine niedliche Kindergeschichte. Ja. Ich habe auch noch was Niedliches. Was ist grün und fliegt über die Wiese? Die Birne Meier. Oh. Da habe ich noch ein paar, also können wir nachher noch ein paar rausjagen. Ne? Ich setze gleich noch einen hinterher. Pass auf, sagt die eine Unterhose zur anderen, sag mal, warst du im Urlaub? Ey, du bist so braun geworden. Oh, okay. Also der ist aber auch so, der klingt so, als wenn der schon tausendmal gefallen ist. Könnte durchaus sein, ja. Dann würde ich sagen, letzter Witz heute von Sven. Also mal ehrlich, ne? So grundsätzlich bin ich ja eigentlich so wie ein Stuhl. Ich versuche echt mit jedem Arsch auszukommen, oder? So, Lebenseinstellung. Ja, ich finde auch. Vielen Dank, aber Sven. Super. Das passt ja, kann ich gut anknüpfen. Ich habe nämlich auch was zum Thema Lebenseinstellung. Mein Motto ist nämlich no risk, no fun. Ich traue mich nichts und ich habe keinen Spaß dabei. Aus dem Leben eines René Görlitz. Ja, ja. Ne? Pass auf, wie nennt man einen Bären, der laut Kugel schreit? Oh. Na, ein Kugelschrei-Bär. Ja, pass auf dem Niveau habe ich auch noch einen. Und zwar, man erzählt die Pointe zuerst. Wie versaut man einen Witz? Sehr gut. Oder wie nennt man einen Spanier, der kein Auto hat? Na, Carlos. Aha. Was heißt Vibrato auf Italienisch? Weiß nicht. Amore mit Motore. Sehr gut. Ne? Nicht schlecht. Übrigens, die Stiftung Warentest hat neulich Besteck getestet. Ein Messer hat am besten abgeschnitten. Okay. Ich habe ein Praktikum beim ZDF gemacht. Reicht fürs Erste. Sehr gut. Was habe ich denn noch? Ach ja, genau. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Dann kollabiert man. Man kollabiert man, ja, richtig. Ich habe heute zum ersten Mal vegane, glutenfreie Kekse gegessen. Jetzt weiß ich wenigstens, was mit unserem Altpapier passiert. Nicht schlecht. Warum ist Zucker schlauer als Salz? Naja, Zucker ist eben raffiniert, ne? Uiuiui. Da muss man mal drüber nachdenken. Okay, einen letzten noch. Hast du noch einen? Nee, mach du einen. Okay, aber den kennst du auch. Warum kommt ein Neutron nicht am Türsteher vorbei? Ja, die Party ist halt nur für geladene Gäste. Gut. Warte mal, ich hab vielleicht noch was. Jetzt hier, muss er kontern. Kann er nicht auf sich sitzen lassen, der René. Zwei Dinge, die ich diese Woche gelernt habe. Erstens, niemand liest deinen Lebenslauf. Zweitens, Chirurg zu sein, ist schwieriger, als es im Fernsehen aussieht. Tja, so ist das. Ne? Ja, prima. Sehr schön, sehr schön. Könnte ich noch stundenlang weitererzählen. Zum Beispiel, was hat ein Vogel, der auf einen Misthaufen fällt? Na, Kotflügel. Oh. Warum möchten Sie denn im Kundensupport arbeiten? Ja, ich bin gut da drin, mich für Sachen zu entschuldigen, an denen ich keine Schuld habe. Sie sind eingestellt. Genau. Ja, prima. Also mir gehen jetzt langsam die Gags aus, ehrlich gesagt. Egal, wie doof dein Gegenüber ist, Gegenüber von Calais ist Dover. Ah, okay. Sehr gut. Gut, nochmal gerettet. Ich habe nämlich gar keine Witze rausgesucht, sondern tatsächlich welche aus den letzten Folgen erzählt. Ja, haben unsere Hörer alle gemerkt wahrscheinlich. Ne? Also an dieser Stelle auch nochmal. Die Aufgabe an euch rauszufinden, aus welcher Folge, und dann schreibt uns das mal. Dann könnt ihr es schreiben, die Kontaktmöglichkeiten hatten wir ja schon. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Sven, dass wir das vorlesen oder vorspielen durften. Gerne mehr davon. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hatten das ja schon mal mit Jessicas Papa. Vielleicht erinnert ihr euch. Der hat ja auch schon mal einen Witz vorgetragen. Ne? Und traut euch einfach. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, da würde ich sagen, René, hat ja besser geklappt, als ich dachte, ohne Marc. Ja komm, wir sind ja ein bisschen in Übung. Ist ja nicht der erste Podcast, den wir alleine machen. Das stimmt. Ich kann mich an mindestens 150 andere erinnern. Ja, schon lange her, ne? Gruselig. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir trotz des herbstlichen Wetters demnächst nochmal eine Folge draußen machen können. Vielleicht klappt es ja zeitlich bei René und bei Marc. Und natürlich hoffen wir, dass Marc dann auch definitiv wieder dabei ist. Ne? Also von daher nochmal ganz liebe Grüße an Marc. Und ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen. Du hast sie ja jetzt angehört. Und René, an dich vielen Dank. Viel Spaß noch mit deiner erziehungstechnischen Maßnahme. Ja, so mein Praktikum geht noch ein paar Tage, genau. Richtig. Ich komme jetzt in den Teil, wo ich mit Experimenten anfange. Ist ein unbezahltes Praktikum, oder? Das ist unbezahlt, okay, ja. Okay, alles klar. Ja, dann viel Spaß. Wie gesagt, schöne Grüße nochmal. Und an euch, liebe Zuhörer, auch vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und gute Unterhaltung. Und es war wie immer für euch was dabei. Bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und dann gibt es die Antwort von der Iceline GmbH. Die habt ihr jetzt gemerkt. Da haben wir euch zu Unrecht hingehalten bis zum Schluss. Aber die Witze haben sich auch gelohnt. Es lohnt sich also beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten. Ne? Also in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Übrigens. Unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. Merkst du, dass kaum, dass das Marc nicht dabei ist, dass wir uns über Themen unterhalten, die mich überhaupt nicht interessieren? Okay, gut. Na, das also, werden wir jetzt ja sehen, ob das so weitergeht. Achso, ich wollte eigentlich sagen, wann es losgeht. Stefan, du lasst jetzt schon mal, wir machen ein Spielchen draus. Was, also das, womit ich ja gerade das Geräusch gemacht habe? Was ist das? Ein Fahrstuhl. Nee, was ist das für ein Gerät? Ach so, ne, das ist ein Cocktailbecher. Ey, ich dachte jetzt wirklich, du sagst Musikinstrument oder so, du kennst dich damit aus? Nee. Ja, sowas habe ich auch. Echt, was machst du damit? Na, Cocktails, was machen wir mit dem Cocktailbecher? Was für Cocktails machst du so? Also, ich habe im Sommer mal so ein paar Cocktails probiert. Leckere alkoholfreie, zum Beispiel mit Granatapfelsirup und, warte mal, was war die andere Zutat? Ginger Ale, glaube ich. Und Zitrone, also richtig lecker. Und dann habe ich noch einen mit Curaçao probiert, aber der gelingt mir nicht immer. Der hat eine richtig coole Färbung dann immer, so 4 Farben mit Orangensaft. Sind die getrennt voneinander, die Farben? Wenn du das richtig machst, kriegst du das hin, ja. Und aber ich krieg meist nur 3 Farben hin, die verschwimmen so ein bisschen zu schnell. Das muss ich noch üben. Ich muss schneller trinken. Dann auf gutes Gelingen, oder? Geht's los? Ja, von mir aus gerne. Alles klar. Dann kommt jetzt die Begrüßung, ja. Pass auf. Achtung. Jetzt geht's los. In 3, 2, 1. Prost. Was ist denn das? Das ist doch Alkohol. Mach. Zeig mal die Flasche in die Kamera. Mach. Ey, das ist doch Apfelessig bestimmt. Mach jetzt. Achso, der mixt sich einen Cocktail jetzt. Fang doch mal an jetzt. Hast du eigentlich umgeräumt bei dir? Wie? Ja, ja, ist mein neues Zimmer hier. Nein, das ist ein Hintergrundbild eigentlich. Ach so? Ja, ist cool, ne? Ich bin doof oder was? Ja, denke ich. Cool, das haben wir noch drauf. Können wir jetzt Schluss machen. Und weißt du schon, dass Anne Wünsche wieder schwanger ist? Nee, sie hat mir noch nie angerufen. Ja, komm. Weißt du, was unser letztes Gespräch war? Nee. Ich habe sie verabschiedet mit den Worten, na, wenn das mal nicht nach hinten losgegangen ist. Na toll. Jetzt hat sie dann bald ein drittes Balk am Bein. Kinder heißen die. Also, dann würde ich sagen, wir stoppen in 5, 4, 3, 2, 1, 0.